Neben Paris und Venedig gibt es vor allem eine Stadt, die sich als romantische Filmkulisse eignet. New York, natürlich. Mit der beeindruckenden Skyline, dem multikulturellen Flair und dem modernen Stil eignet sich die Metropole hervorragend für prägende Liebesgeschichten und das schon seit Jahrzehnten. Und jetzt, und zwar genau gesagt am 1. Mai diesen Jahres, kommt eine weitere Romantic Comedy auf unsere Kinoleinwände. Beziehungsweise New York, so heißt der Film, den ich Ihnen heute vorstellen möchte. Von einem Tag auf den anderen steht Xaviers Leben auf dem Kopf. Xavier, gespielt von Romain Duris. Als seine Frau Wendy, gespielt von Kelly Reilly, ihm verkündet, mit den beiden Kindern nach New York zu gehen, beschließt er Hals über Kopf ebenfalls in die Metropole zu ziehen, um seinen Kindern nahe zu sein. So nimmt Xaviers Abenteuer seinen Lauf. Er heiratet eine Amerikanerin chinesischer Herkunft, um die Aufenthaltspapiere zu bekommen. Er spendet seinen Samen für das Kind eines lesbischen Pärchens und der Turbulenzen nicht genug besucht ihn auch noch seine erste große Liebe. Cédric Lapiche, Meister der verworrenen Beziehungskomödien, beweist mit Beziehungsweise New York einmal mehr sein liebevolles Gespür für die kleinen menschlichen Schwächen, für verwickelte Beziehungen und Irrungen der Liebe. Dabei greift er auf sein erprobtes Konzept der absurden Entwicklung von Geschichten zurück, das sich schon bei Komödien wie El Auberge Español, Barcelona für ein Jahr, aus dem Jahr 2002 und vielen weiteren Filmen bewähren konnte. Romain Duris, auch bekannt aus Der Auftragslover und So ist Paris, der Publikumsliebling Frankreichs, überzeugt als Xavier, der zwar etwas reifer geworden ist, sich aber dennoch in die Wirrungen des Lebens verstrickt. Auch Audrey Tautou, bekannt aus Die fabelhafte Welt der Amelie und Coco Chanel und natürlich auch aus der Da Vinci Code, weiß ihre Rolle als Martine, die unterschiedlichsten Facetten zwischen bezaubernder Sanftmütigkeit und Selbstbewusstsein zu verleihen. Kelly Reilly, auch bekannt aus Flight und Sherlock Holmes Spiel im Schatten, glänzt in ihrer Rolle als Britin Wendy und Cécile de France aus Chanson d'Amour, der Junge mit dem Fahrrad und die Möbius-Affäre bekannt, spielt die köstliche Isabelle, Xaviers beste Freundin, die ihm in New York mit Rat und Tat zur Seite steht. Ein wunderbarer Film, eine herrliche romantische Komödie, und unbedingt zu empfehlen, ab 1. Mai in den deutschen Kinos.